In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Ich trinke was, was ich nicht kenne, und zwar heute ein Mönchshof Naturradler, und die Aufmaschmaschine blinkt und blinkt und blinkt und ist bestimmt gleich alle. Aber auch seit Ewigkeit nicht mehr aufgeladen. Denn mein Trauzeuger möchte zu seinem 50. als Radler unbedingt Mönchshof Naturradler, also wenn dann nur das und nicht frisch gemischt irgendwas, anbieten, und deswegen teste ich das heute mal. Ja, ist ein sehr seichtes Radler. Für ein sehr warmes Wetter bestimmt ganz toll. Zitrus kommt nicht so zum Zuge, aber der Zucker, der drin ist. 50% Bier und 50% Limonade mit Zitronensaft, aus Zitronensaftkonzentrat, 1,5%. Durchaus süffig, aber weil das halt auch ein Weißbier ist, es ist ein Weißbier, gell? Helles Vollbier. Ist es gut sättigend. Also, ein bisschen süffig, aber auch nicht so schnell, weil es sättigt halt. Ja. Und ich habe meinen Podcast jetzt auf kasen.de auch direkt verlinkt. Man kann es da direkt anhören. Und wahrscheinlich war der letzte nicht gut hörbar. Denn ich glaube, schon wieder war irgendwie das Mikrofon nicht sonderlich gut positioniert. Da arbeite ich noch dran. 163 Folgen und ich arbeite dran. Aber wie gesagt, so wie früher, dass man jeden Tag losging spazieren und da einen Podcast absonderte, so weit sind wir noch nicht. Wieder. Was wahrscheinlich total gut wäre, weil ich mehr Bewegung bekommen würde, aber irgendwie ist es noch nicht so weit. Vielleicht muss man sich das einfach irgendwie vornehmen, morgen mal irgendwie mit den Kindern zum Spielplatz oder so. Aber es regnet. Heute hat es fast den ganzen Nachmittag geregnet, da sind die Kinder auch nicht rausgekommen. Aber selbst das Angebot, auf die Terrasse zu gehen, um dort Laufrad zu fahren oder irgendwas, ist ausgeschlagen worden. Also heute ein sehr intensiver Chill-Tag. Ja, einer hat irgendwie Tabletten geschmissen, weil wegen Kopfschmerzen, und dann war der Tag auch schon wieder im Arsch. Weil ich nicht unbedingt immer weiß, welche Kopfschmerztabletten oder was denn jetzt genau gerade irgendwie so hilft. Weil Kopfschmerzen haben ist nicht geil, und die falschen Kopfschmerztabletten reinschmeißen ist auch nicht geil. Und heute Abend hat Paracetamol gewirkt. Aber, weiß nicht, ich war den ganzen Tag müde. Gestern auch ein bisschen länger wach geworden, weil bei den Nachbarn wieder Polente war. Da der junge, drogenabhängige Nachbarsmieterkind randaliert hat und angeblich endgültig rausgeflogen ist. Schauen wir mal. Aber auf Ewigkeit geht das sicherlich nicht gut bei denen. Ich habe mit denen eigentlich wenig zu tun, von daher ist es mir tendenziell egal. Voilà. Aber die waren gestern mit zwei Streifenwagen da, also mit zwei Bullis und vier Leuten. War schon nicht schlecht. War schon interessant. Und sehr kulant, sehr besonnen, und haben einiges telefoniert, sind dann aber auch komplett alle weggefahren. Hab gesagt, er müsste jetzt hier weglaufen. Kam natürlich nach 5 Minuten wieder. Und ich glaube, dann haben sie ihn irgendwann von der Straße gezupft. Das war die spannende Geschichte des Wochenendes hier. Und damit ich das nicht mehr länger in die Länge ziehe, melde ich mich vielleicht einfach morgen wieder. Schönen Abend noch. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.